Ich möchte als erstes den Veranstaltern des heutigen Abends für die Einladung danken, dass sie es möglich gemacht haben, dass ich heute hier vor Ihnen meinen Vortrag halten kann. Vielleicht ganz grob vorneweg ein bisschen was zur Strukturierung des Vortrags oder was Sie da heute erwarten wird. In unserem ersten Teil werde ich ein bisschen so sozusagen die Situation von Homosexuellen schildern, und zwar mache ich das anhand der Situation im Iran. Erstens, weil ich mich selbst sehr intensiv mit dem Iran beschäftigt habe, und zweitens, weil auch an dieser ganzen Ideologie sehr gut deutlich wird. Also deswegen wird es auch ein bisschen eine weiterführende Ausführung auch zur Ideologie der Islamischen Republik Iran geben, weil daran sehr schön aufgezeigt werden kann, dass eben dieser Hass auf die Homosexualität, Hass auf die Homosexuellen eben nicht nur so eine kontingente Zutat ist, die man sozusagen jederzeit weglassen könnte, sondern dass das ganz grundlegend mit dieser islamischen Ideologie zu tun hat. Zweitens werde ich dann ein paar grundsätzliche Dinge sagen, also sozusagen auch eben auch über diesen inneren Zusammenhang, also des islamischen Gesellschaftsbildes und sozusagen deswegen sozusagen auch ein bisschen so die subjektiv psychologischen oder psychoanalytischen Gründe versuchen, denen ein bisschen nachzugehen. Und in einem dritten Teil werde ich mich dann so ein bisschen um die Rezeption dessen in der westlichen Welt und hier mit einem Schwerpunkt auf deutsche Theoretiker und Theoretikerinnen beschäftigen, also sozusagen die Frage, wie hierzulande die Frage des Hasses auf Homosexuelle innerhalb des Islam so behandelt wird. Das vielleicht kurz vorweg, die grobe Einteilung. Falls ich zu leise rede, zu schnell rede, zu langsam rede, bitte sofort mich unterbrechen oder mir Bescheid geben. Am 10. Mai 2007 wurden in der iranischen Stadt Isfahan 87 Männer festgenommen. Diese Männer hatten an der Geburtstagsfeier eines Freundes teilgenommen und sie wurden wegen Homosexualität festgenommen. Also die in Toronto ansässige Iranian Queer Organization Berichte herausgegeben, die sich eben auf Augenzeugen gestützt haben. Also und laut diesen Berichten hat die Polizei gemeinsam mit Basiji-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden das Haus umstellt und gestürmt. Also sie sind gegen die Feier vorgegangen und mit brutaler Gewalt eben gegen die Männer dort. Augenzeugen haben berichtet, dass dass die Verhafteten blutüberströmt waren, also dass sie schon während ihrer Verhaftung misshandelt wurden. Einige von ihnen sind sogar aus Verzweiflung aus dem zweiten Stock gesprungen, um einfach sozusagen diesen Misshandlungen zu entgehen. Die Verhafteten wurden dann im Gefängnis weiter misshandelt und gefoltert. 70 von ihnen wurden nach einigen Tagen gegen Kaution freigelassen, aber ihnen droht genauso die weitere Strafverfolgung. Und 17 weitere blieben in Haft, da sie einer Anklage wegen Haminskerei, mein Farsi ist nicht sonderlich ausgeprägt, insofern entschuldige ich mich, falls das nicht wirklich, also sozusagen nicht korrekt ausgesprochen ist, also das ist die Bezeichnung für homosexuelles Benehmen auf Farsi, also sie wurden eben wegen homosexuellen Benehmens unter Anklage gestellt, wegen des Verzehrs von Alkohol. Und für beide Delikte kann im Iran die Todesstrafe verhängt werden. Seit der Revolution von 1979 gilt im Iran das islamische Recht, die Scharia, die eben die Grundlage des iranischen Strafgesetzbuchs dasteht und als solche definiert ist. Für homosexuelle Handlungen ist eben, wie schon gesagt, die Todesstrafe vorgesehen. Sie wird auch regelmäßig vollzogen. Eines der bekanntesten Beispiele, das es auch in die westlichen Medien geschafft hat und so vielleicht dem einen oder der anderen von Ihnen ein Begriff ist. Am 20. Juli 2005 wurden in Mashhad zwei Minderjährige hingerichtet, nämlich der 16-jährige Mahmoud Asghari und der 18-jährige Ayaz Mahoni, eben wegen Homosexualität, weil ihnen sozusagen homosexuelle Handlungen nachgewiesen wurden und sie wurden an einem Baukran erhängt. Das ist übrigens auch die klassische Hinrichtungsmethode. Ja, es ist relativ schwer, da an gesicherte und genaue Zahlen zu kommen, weil das natürlich alles nur über sehr geheime Kanäle funktionieren kann. Man liest seit Jahren, dass seit 1979 mindestens 4000 Homosexuelle im Iran hingerichtet worden sind. Allerdings findet man diese Zahl auch schon auf Homepages, die teilweise 3, 4 Jahre alt sind. Also gerade vor allem im Hinblick auf die Verfolgungswellen der letzten Jahre, von denen ich später eh noch ein bisschen erzählen werde, muss diese Zahl mittlerweile als deutlich höher angesehen werden. Das iranische Strafgesetzbuch, von dem ich auch schon kurz gesprochen habe, also laut diesem Gesetzbuch, laut Paragraph 110, ist eben der Sex zwischen zwei Männern, der explizit als Sodomie bezeichnet wird, mit dem Tod zu bestrafen. Die Paragraphen 121 und 122 bestrafen Sexualkontakte ohne Penetration mit 100 Peitschenhieben für beide Partner. Nach dem vierten Vergehen, also nach diesen Paragraphen ist ebenfalls die Exekution vorgesehen. Das Gleiche gilt laut den Paragraphen 127 bis 134 auch für lesbische Beziehungen oder lesbische Sexualhandlungen. Also eben auch, dass die ersten 3 Male mit 100 Peitschenhieben zu bestrafen sind und nach dem vierten Male werden eben auch Frauen exekutiert. Man muss dazu dann noch dazu sagen, dass nach der im Iran offiziellen Auslegung der Scharia Mädchen bereits als 9-Jährige und Jungen mit 15 Jahren als Erwachsene gelten und auch ab diesem Alter hingerichtet werden können, was sich auch in der Hinrichtung abgezeichnet hat, von der ich kurz gesprochen habe. Also eben ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger waren, die allerdings zur Tatzeit deutlich jünger waren, also sprich, glaube ich, 14 und 16. Ein Zitat vielleicht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Für männliche und weibliche Homosexuelle hat der Islam die strengsten Strafen vorgeschrieben. Nachdem auf Basis der Scharia der Beweis erbracht wurde, sollen sie ihn, also den Homosexuellen, ergreifen. Sie sollen dafür sorgen, dass er stehen bleibt. Sie sollen ihn mit einem Schwert entzweispalten. Sie sollen ihn enthaupten oder seinen Körper von seinem Kopf abtrennen. Wenn er tot ist, sollen sie Holz bringen, einen Scheiterhaufen bauen, die Leiche darauf tun, sie in Brand stecken und sie verbrennen. Oder sie soll zu einem Berg gebracht und hinuntergeworfen werden. Danach sollten die Leichenteile eingesammelt und verbrannt werden. Oder sie sollen ein Loch graben und ein Feuer in dieser Grube entzünden und ihn bei lebendigem Leibe ins Feuer werfen. Für andere Delikte haben wir solche Strafen nicht. Also man sieht sozusagen auch an dieser sozusagen an dieser Vielzahl an Strafen und an dieser Grausamkeit, die da ausgemalt wird, also dass es da offensichtlich um etwas geht, was sozusagen diese ganze Ideologie ins Mark trifft, deswegen eben auch genau diese unglaublich grausamen Strafverfolgungs- oder Straffantasien. Derjenige, der das erklärt hat, war jetzt auch nicht irgendein randständiger, besonders fundamentalistischer Spinner, sondern das war Ayatollah Mousavi Adebili, der der ehemalige Vorsitzende des obersten Gerichts der Islamischen Republik ist, und er hat das bei einer Freitagspredigt an der Universität in Teheran gesagt. Wie gesagt, das ist nicht die vereinzelte Meinung eines radikalen Hardliners. Also wenn man etwa den in Europa stets als moderat beschriebenen Ex-Präsident Mohammed Khatami heranzieht, der sagte etwa am 10. September auf einer Veranstaltung an der Harvard Kennedy School of Government, dass der Islam sehr wohl die Todesstrafe kenne und dass diese Strafe für die Homosexualität vorgesehen sei. Er führte weiter aus, dass dies keine Gewalt sei, die Strafe sei vielmehr ihrerseits die Antwort auf Gewalt oder auf Abweichung innerhalb der Gesellschaft. Ohne solch eine Antwort könnte eine Gesellschaft nicht reibungsfrei funktionieren, so Khatami weiter. Also sozusagen auch hier der Gedanke, dass es eben die Homosexuellen sind, die der Gemeinschaft Gewalt antun und die deswegen bestraft werden müssten. Ja, vielleicht um jetzt ein weiteres, drittes und letztes Beispiel herauszunehmen. Die Botschaft in Iran, des Iran in Den Haag hat verlautbaren lassen, dass, ich zitiere jetzt auf Englisch, ich hoffe, es ist, dass sozusagen die meisten von Ihnen das jetzt auch verstehen, dass Homosexuality in Iran treated according to the Islamic law is a sin in the eyes of God and a crime for society. In Islam, generally, homosexuality is among the worst possible sins you can imagine. Also auch hier, es ist sozusagen nicht eine, was ja schon schlimm genug wäre, normale Straftat, ganz im Gegenteil, es ist eine Sünde, es ist ein Vergehen gegen die göttliche Ordnung. Ja, also wie gesagt, eine Sünde wider Gott. und damit ein streng sanktionierendes Vorgehen, ein streng zu sanktionierendes Vergehen, Entschuldigung, gegen die göttliche Ordnung und kommt damit sowas wie dem Abfall vom Glauben, der Apostasie oder der Schändung Gottes gleich. Und wird demnach auch als Abfall vom Glauben interpretiert und auf diesen steht gemäß der Scharia ebenfalls die Todesstrafe. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum es oft so schwer ist, wirkliche Zahlen herauszufinden, weil die Personen dann oft wegen mehrerer Vergehen angeklagt sind, eben zum Beispiel sozusagen, dass Homosexualität auch durchaus unter Apostasie fallen kann oder was auch sehr beliebt ist, weil im Verständnis ja, der Mullahs Homosexualität auch mit Pädophilie einhergeht. Dass sozusagen der Vorwurf dann ist, der vor Gericht verhandelt wird, ist die Vergewaltigung von Minderjährigen, also sozusagen dieser klassische Kinderschänder-Vorwurf, den man ja auch aus der hiesigen Debatte durchaus kennt. Eben der politische Islam, wie er die Mullahs charakterisiert, aber nicht nur die Mullahs, könnte man genauso die Wahhabiten nehmen, also die politisch regierende Strömung in Saudi-Arabien anführen oder halt natürlich auch die verschiedenen islamischen und islamistischen Kleingruppen oder auch größeren Gruppen wie zum Beispiel die Moslembrüder in Ägypten, über die ich nachher eher auch noch ein bisschen was erzählen werde. Also dieser Islam beansprucht, der Vollstrecker göttlicher Ziele zu sein. Er beansprucht eben sozusagen Vollstrecker dieser göttlichen Ziele zu sein und um eine Gemeinschaft zu kämpfen, um die Reetablierung einer Gemeinschaft zu kämpfen, in der diese Ziele auch erfüllt sind. Und um diese Gemeinschaft zu erreichen, ist es, so diese Ideologie, notwendig, die Gegner Gottes zu bekämpfen, da ihre Vernichtung die Voraussetzung für die Etablierung oder eigentlich eher Reetablierung der göttlichen Ordnung sei. Also das sind dann so Ideen wie, dass man quasi halt zurück müsse ins Zeitalter Mohammeds, weil dort dann eigentlich die einzige sozusagen wahre Verwirklichung des Islam stattgefunden hätte und seitdem gibt es eigentlich nur Abfall und Ähnliches und deswegen gilt es dort zurückzukehren. Also eigentlich muss man sagen, eine Reetablierung der göttlichen Ordnung innerhalb dieser Ideologie. Diese apokalyptische Weltanschauung, wie sie etwa für das iranische Regime kennzeichnend ist, vielleicht um ja da ganz kurz ein Beispiel, ein Zitat, es gibt ein Zitat etwa von Khomeini schon im Oktober 1980, also unmittelbar nach der islamischen Revolution, wo er eben ausführte, dass ihm das Leben als wertlos und der Tod als Beginn der eigentlichen Existenz gelte. Die natürliche Welt, so erklärte er damals, ist der niedrigste Aspekt. Der Abschaum der Schöpfung. Entscheidend sei vielmehr das Jenseits, jene göttliche Welt, die unerschöpflich ist. Militärische Siege seien deswegen sekundär, erklärte Khomeini folgerichtig anlässlich des Iran-Irak-Krieges. Er meint dort, wir müssen unsere Ziele mit heiligen Maßstäben messen und Sieg und Niederlage auf dem heiligen Schlachtfeld definieren. Selbst wenn die ganze Welt gegen uns aufsteht und uns vernichtet, haben wir doch gesiegt. Ja, also dann vielleicht um kurz zu zeigen, also von was für einem starken apokalyptischen Denken dieses Weltbild geprägt ist, das eben auch den eigenen Untergang im Kampf für diese göttliche Ordnung eben durchaus in Kauf nimmt. Diese apokalyptische Weltanschauung betrachtet neben anderen Gegnern eben auch die Homosexuellen zu diesen Gegnern der revolutionären Umma, Miss Ali Shariati. Auch einer der Vordenker der iranischen Revolution einerseits, der aber auch durchaus auf den sunnitischen Islamismus durchaus Einwirkungen hatte. Also sozusagen die Homosexuellen seien Feinde dieser revolutionären Umma. Sie seien ein notwendiges Opfer, mittels deren Vernichtung die ideologische Prophezeiung der identitären Einheit sich erfüllt. Also sozusagen diese Prophezeiung des wiederkehrenden islamischen Idealbildes. Was auf den Iran zu beziehen ist, dass es eben neben dieser kommunistischen Weltanschauung, die eben auf Khomeini und vor allem und auch Ali Shariati zurückgeht, sind es auch immer stärker sehr messianistische Züge, die dieses Regime kennzeichnen. Also es ist für die Zwölfer-Schia ist es ja sozusagen ist die sozusagen der religiöse Glaube an den sogenannten Mahdi gebunden, welcher der zwölfte und letzte schiitische Imam ist, also eine mythische Figur, der als einziger Sohn des 11. Imams, also Imame sind laut schiitischem Verständnis die rechtmäßigen Vertreter Mohammeds und damit sozusagen die rechtmäßigen politischen und religiösen Führer. Also was auch ganz wichtig ist, es gibt diese Trennung nicht, also es sind immer politische und religiöse Führer in einer Person. Es gibt sozusagen diese Trennung von Religion und Staat, kann es dieser Ideologie gemäß überhaupt gar nicht geben. Dieser 12. Imam sei im Alter von 5 Jahren spurlos verschwunden. Damit ist die Linie der legitimen Nachfolger Mohammeds laut schiitischem Verständnis abgebrochen. Und es sozusagen der Punkt ist, Schiiten warten auf die Rückkehr dieses 12. Imams, weswegen also traditionell also das Schiitentum eine eher, wie soll man sagen, quietistische Religion ist, also sozusagen, wo man darauf wartet und eigentlich die Gläubigen auch gar nichts tun können, um das zu beschleunigen. Diese Lehre von Mahdi ist aber radikalisiert worden, unter anderem also schon von Vorläufern und Lehren Khomeinis, aber auch eben von Khomeini selbst, dass es eben also Khomeini hat dann diese Government of the Jurisprudent eingeführt, also die Herrschaft der Rechtgelehrten, Rechtgeleiteten, die also solange der 12. Imam nicht da sind, eben die Regierungsgeschäfte übernehmen und auch die Rückkehr dieses 12. Imams vorbereiten. Präsident Ahmadinejad und seine engsten, also und seine Vertrauten glauben an dieses unmittelbare Bevorstehen dieser Rückkehr des Mahdi, also das war zum Beispiel auch, was vielleicht einigen von Ihnen noch bekannt ist, wo gemeint hat, wo er vor der UNO geredet hat, hätte sozusagen sei an diesem Glanz des Mahdi gestanden und deswegen hätte auch die gesamte ja, UNO da überzeugt von sich. Und vielleicht ein weiteres Beispiel, was extrem kurios ist, aber sozusagen auch anzeigt, wie ernst das auch genommen wird. Also es gibt sozusagen den Glauben, dass dieser Mahdi in einem Brunnen bei einer kleinen Moschee im Süden Irans, in diesem Brunnen, dass er irgendwie dort entrückt ist und auf seine Rückkehr wartet. Und Ahmadinejad hat in seiner Zeit als Teheraner Bürgermeister eine Autobahn bauen lassen von dieser kleinen Stadt nach Teheran, auf der dann eben der Mahdi einreiten kann. Also sozusagen, dass das ganz handfeste politische Reaktionen nach sich zieht und dass das eben sehr ernst genommen wird und man das nicht nur so als komische Spinnerei abtun kann. Die Wiederkehr dieses Mahdi bedeutet eben nicht nur die Wiedererrichtung jener friedvollen und gerechten oder angeblich friedvollen und gerechten Ordnung, wie sie unter Mohammed geherrscht haben soll. Sie bedeutet auch die Errichtung einer weltumspannenden islamischen Republik, da auch nur dann diese Ordnung wirklich universell und allumfassend sein kann. ja, also sozusagen dieses Verständnis von Politik oder auch von messianistischer Politik ist es eben das, was dieser zweiten Revolution zugrunde liegt, die jetzt in den letzten Jahren im Iran so durchgeführt wurde, also wo die Idee dahinter steht, dass also es gab die erste Revolution, das war eben die noch von 1979 unter Khomeini, aber jetzt bedarf es sozusagen einer zweiten, um halt die iranische Gesellschaft quasi auf die Wiederkehr des Mahdi vorzubereiten. Und auf diesen finalen Endkampf, der natürlich damit einher auch immer einhergeht, sozusagen zwischen Gut und Böse auch vorzubereiten. Diese zweite Revolution hat, und damit komme ich jetzt auch wieder zurück, warum das so bedeutend ist, auch für den Hass auf Homosexualität, hat sich zum Ziel gesetzt, die Einflüsse des Westens zu bekämpfen. Und diese Einflüsse des Westens werden eben begriffen als Korruption der islamischen Lebensweise. Ja, also mit diesem messianistischen Kult geht eben, wie gesagt, diese Idee her, die Welt von allen Übel zu reinigen. Und dann gibt es auch verschiedene Auslegungen. Die einen gehen davon aus, man muss auf den Mahdi warten, dann wird es passieren. Die im Moment im Iran überhand nehmende Interpretation ist allerdings die, dass man sozusagen eben, dass die Gläubigen diesen Kampf schon beginnen und aufnehmen sollen und damit eben die Wiederkehr beschleunigen. Ja, das ist auch der Grund, warum die momentan sehr starke politische Riege rund um Ahmadinejad, aber auch um den geistlichen Führer, nicht Khatami, Entschuldigung, Khamenei, der auch durchaus sozusagen auch so ein Mahdi-Anhänger ist, eben alles daran setzen, diese Wiederkehr zu beschleunigen und diese Wiederkehr eben auch durch eigene Taten zu beschleunigen. Also das bedeutet in dieser Idee, den Kampf gegen die Feinde des wahren Glaubens um jeden Preis zu intensivieren. Weil eben genau diese Auseinandersetzung zwischen den Kräften des Guten und des Bösen, diese apokalyptische letzte Schlacht vorzubereiten, hilft in dieser Macht, die eben die Gläubigen, der Mahdi, muss man sagen, weil im Persischen gibt es ja keinen, die Gläubigen und Gerechten führen wird. In diesem Zusammenhang ist auch die massive Repressions- und Hinrichtungswelle zu sehen, von der ich vorher auch schon kurz angedeutet habe, die jetzt seit ungefähr 2, 3 Jahren im Iran stattfindet. Ahmadinejad zum Beispiel erklärt regelmäßig, dass für die Rückkehr zum reinen Islam die Säuberung der Milieus der Kritiker, der unmoralischen und ausschweifenden Jugend, der Drogenhändler und der Schnapsbrenner unerlässlich sei. Und zum Beispiel, ja, also Homosexualität fällt dann natürlich unter diese unmoralische und ausschweifende Jugend. Dazu aber jetzt im Kommenden ein bisschen mehr. Nach Angaben von Amnesty International wurden im Jahre 2007 im Iran 317 Menschen hingerichtet. Also das ist sozusagen die offizielle Zahl, dunkle Ziffer ist wahrscheinlich weit höher. Im Jahr 2006 waren es 177, also etwa die Hälfte, also dass man allein auch an diesem Anstieg der Zahlen auch sieht, sozusagen wie sehr auch diese Repressionswelle verstärkt wird. Die Islamische Republik Iran ist damit das Land, das in Relation zu seiner Bevölkerung die höchste Hinrichtungsrate weltweit hat. In absoluten Zahlen ist es der Staat, in dem weltweit am meisten Jugendliche hingerichtet werden, und in der Gesamtzahl der Opfer rangiert es gleich hinter China auf Platz 2 bezüglich der vollstreckten Todesurteile. Ja, laut Angaben, die aus dem August 2007 stammen, standen im Anfang August 2007, diese Angaben sind von Said Mordasavi, der der Chefankläger in der Islamischen Republik ist, noch mindestens 150 Hinrichtungen durch Erhängung oder Steinigung vor ihrer Vollstreckung. Sozusagen die Welle von Hinrichtungen, die eben 2007, für 2008 gibt es noch nicht wirklich gesicherte Zahlen, weil ja auch die ganzen Berichte dann eigentlich immer erst zu Ende des Jahres veröffentlicht werden. Aber es ist klar, sozusagen diese jüngste Welle von Hinrichtungen ist die größte seit 1984, als Khomeini die Erschießung von tausenden inhaftierten Oppositionellen befohlen hat. Das Ganze spannt sich ein in eine Kampagne zur Wiederherstellung der Moral. Sozusagen auch da spielt natürlich die Homosexualität eine große Rolle, weil die eben so generell unter unmoralisches, ausschweifendes Verhalten subsumiert wird. Es wird durch die Sittenwächter des Regimes wird diese Kampagne durchgeführt, eben die von mir schon erwähnten Basidschi-Milizen. Es wurde auch ein Gesetz beschlossen, und zwar 2006 in der Maschlis im iranischen Parlament, und zwar das Gesetz zur Durchsetzung der neuen islamischen Kleiderordnung. Dieser Kampagne sind zum größten Teil unzureichend verschleierte Frauen zum Opfer gefallen, ebenso westlich gekleidete oder frisierte Männer. Und Homosexuelle, also weil natürlich auch in diesem Weltbild westliche Kleidung, westliche Frisur, westliche Lebensart natürlich sofort auf diese westliche Korruption hinweist und natürlich auf Verweichlichung, auf Korrumpierung auch der ganzen Lebensart und damit auch auf Homosexuelle hinweist, also auf Homosexualität hinweist im Weltbild eben der Mullahs. Ja, es wurde da fast 1 Million Menschen arretiert, allein im zweiten Halbjahr 2007, von denen sich 20.000, also teilweise waren das nur so kurze Verhaftungen, die halt als so kleine Abstrafungen gelten sollen, die halt für 3, 4 Tage waren, aber 20.000 haben sozusagen sind dann Anklagen, gegen die wurden Anklagen erhoben, gemeinsam mit über 6.000 Männern und Frauen, die unehelicher sexueller Beziehungen beschuldigt werden. Also auch hier ist klar, also dass es da auch um diese Gemengelage geht. Also dass es sozusagen jetzt kein reiner Kampf gegen Homosexualität ist, sondern eben auch gegen Frauen, die sich nicht an die Kleiderordnung halten, gegen wegen unehelicher Beziehungen, die natürlich auch streng verboten sind. Und dass sozusagen das auch ja, sozusagen so einen Komplex bildet, wo die einzelnen Phänomene auch nicht so voneinander zu trennen sind. Zum Beispiel, um ja ein Beispiel, dass das vielleicht ein bisschen illustriert. Im Juli 2007 wurde laut von der iranischen Regierung verkündet, 20 Männer wegen moralischer Vergehen nach islamischem Gesetz hinzurichten. Also auch hier wieder diese Kategorie des Moralischen. In einem Interview mit dem britischen Guardian hat dann Alireza Jamshidi, der ein Sprecher des Justizministeriums ist, mitgeteilt, dass die Todesstrafe wegen Vergewaltigung, wegen Beleidigung der Religion und wegen Homosexualität angewendet wurde. Also auch hier wiederum diese ja, Trias, die ich ja schon ganz zu Beginn meines Vortrags erwähnt habe. Und sozusagen, und damit will ich jetzt so ein bisschen zum von mir benannten zweiten Teil übergehen. Also es ist klar, dass ich auch die Verfolgung von Homosexuellen und der Hass gegen Homosexuelle natürlich in dieses weitere Spektrum einbindet, wo es sozusagen, ja, im weitesten Sinne kann man sagen, um die Sexualität geht, um Triebbefriedigung und ähnliches. Triebe und damit auch die Sexualität, so sie gottgefällig sein wollen, sind im Rahmen des Islam an die Ehe gebunden. Und diese sind auch der einzige Rahmen, in dem Sexualität ausgelebt werden kann. Das geht sogar so weit, dass es teilweise Imame, ja, nicht Imame, aber halt Mullahs oder doch sunnitische Imame natürlich auch gibt, die das Konzept der Zeitehe vertreten, also wo man eine Ehe über mehrere Stunden, über mehrere Tage schließen kann, wo dann quasi junge Leute halt dann doch mal irgendwie ihre sexuelle Triebe ausleben können, wo aber klar ist, sozusagen, das muss im Rahmen der Ehe verbleiben. Ja, das ist so ein Konzept, das da durchaus vertreten wird. Ja, wie gesagt, also die Ehe ist eben der einzige Rahmen, in dem Sexualität ausgelebt werden darf. Hass auf Homosexualität, die in dem Sinne dann gefasst wird als Sexualität, die also nicht der Reproduktion dient, weil natürlich ist klar, Sexualität darf auch nur ausgelebt werden, eben um Kinder zu bekommen, um der Umma weitere Gefolgschaft zu sichern. Also dieser Hass gliedert sich eben ein in so eine allgemeine Lustfeindschaft, die auch immer mit dem auch mit dem Kampf gegen den eigenen Körper verbunden ist. Also sozusagen diese Lustfeindschaft ist es ja auch, die zum Beispiel Jugendlichen ja auch den Umgang mit dem anderen Geschlecht verbietet. Also sozusagen diese ganz strenge Geschlechtersegregation. Hier vielleicht kurz ein Wort zu sogenannten Experten, die eben immer wieder davon sprechen, dass der islamische Raum doch eigentlich, weil eigentlich so ein Paradies für Homosexuelle sei, weil dort eben sehr viele Männer miteinander zu tun haben und die auch Händchen halten und ähnliches und so. Dazu ist zu sagen, ja, also dass solche Interpretationen natürlich völlig außen vor lassen, ja, dass eben sozusagen der Grundlage genau dessen eben genau diese Geschlechtersegregation ist und dass aufgrund dessen der sexuelle Kontakt zwischen Männern durchaus vorkommt, der aber auch nichts anderes ist als die Kehrseite dessen, dieser Geschlechtersegregation. Sozusagen, ja, diese Experten sagen dann, ja, also solche Dinge sind erlaubt und das sind sozusagen, damit wird viel öffentlicher umgegangen als im Westen und so und deswegen sei das doch so ein kleines Paradies und so und verweisen dann halt darauf, dass irgendwie nur gewisse Praktiken oder gewisse sexuelle Praktiken dann verfolgt werden oder so, was aber natürlich eine völlige Verharmlosung auch der Situation dort ist, weil, also worauf da auch abzuzielen ist, dass natürlich sozusagen derjenige, der gehasst und verfolgt wird, eben der selbstbewusste Schwule ist, der eben sich durch seinen Lebenswandel eben diesen Geboten der Umma entzieht. sozusagen, wenn klar ist, sozusagen, das ist Händchen halten und eigentlich ist halt nur so ein Moment, vielleicht da gewisse Triebe abzuführen oder so, dann ist es bis zu einem gewissen Grad erlaubt, aber sozusagen die Oma selbst darf nie in Frage gestellt werden. Also deswegen geht es halt auch da um selbstbewusste Homosexualität, die eben das Verpönte und das Verfolgte ist. Gegen die Individualisierung und damit partielle Befreiung der Lust, die mit Ausschweifung und Sittenverfall gleichgesetzt wird, werden ein rigider Moralkodex und ein strenges Sittengesetz errichtet. Also sozusagen davon ist ja auch die ganze schariatische Gesetzgebung bestimmt. Einerseits wendet sich dieser Moralkodex und dieses Sittengesetzes gegen die Frauen, die auch so als besonders verderbliche oder verderbte Wesen gesehen werden. Also deswegen werden sie auch unter dem Hijab oder unter lange Mäntel gezwungen, weil nämlich so die Idee, also sozusagen sie haben besonders verderbliche Reize und sie strahlen allein über ihr Haar so eine sexuelle Anreiz, so einen sexuellen Anreiz aus, dass eben die Männer sich gar nicht mehr halten könnten und irgendwie in Horden über sie herfallen würden. Und das würde halt die gesamte Gesellschaft zum Zusammenbruch bringen. Und anstatt irgendwie zu sagen, dass man sozusagen ja, vielleicht als Mann auch mal irgendwie über gewisse, ja, also sozusagen den Mann nicht mit dieser Triebhaftigkeit gleichzusetzen, wird halt gesagt, deswegen müssen die Frauen unter den Schleier, um das eben sozusagen diese natürliche Männlichkeit, die man irgendwie auch gar nicht anders regeln kann, eben zu verbergen, die Reize, damit eben nicht, ja, das Ganze zu einem riesengroßen Bordell würde oder was auch immer. Also wie gesagt, einerseits gegen die Frauen und andererseits gegen die Homosexuellen, die ebenfalls mit diesen ungehemmten und damit sogenannten gemeinschaftsschädlichen Triebregungen identifiziert werden. Dann ein Kampf gegen die ja, Verlockungen oder Triebe und, wie ich sagen würde, und ich dann hoffentlich auch im Rahmen meiner Ausführungen belegen kann, diese These sozusagen, es ist ein Kampf gegen die insgeheim ersehnten, gleichzeitig aber verbotenen und mit Sanktionen belegten und darum abzuwehrenden Verlockungen. Der Kampf gegen eben diese Triebe erfolgt als eine pathische, also eine ja, pathische und hasserfüllte Lösung eben genau dieses Ambivalenzkonfliktes. Die Widersprüchlichkeit des modernen Subjekts soll stillgestellt werden, es soll in reiner Identität erstarren. Also diese reine Identität ist halt auch so dieses Leitbild der Umma oder des Leitbildes des Einzelnen innerhalb der Umma, der dem verpönten Trieb so lange gefrönt werden darf, solange eben außer, also frönen darf, solange außer Zweifel steht, dass es seiner Ausrottung gilt. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Homosexualität ja durchaus ein Thema ist in diesen Gesellschaften, aber eben immer nur dann, wenn es in Beziehungen mit ganz grausamen und Straf- und Vernichtungsfantasien einhergeht. Also es gibt eine sehr schöne Stelle in einem ansonsten durchaus, wie ich sagen würde, kritikwürdigen Artikel, aber eine sehr schöne Stelle, in dem Ali Matjoubi beschreibt, dass Ali, an einer autobiografischen Stelle, Ali Matjoubi ist ein homosexueller Iraner, der dann auch geflüchtet ist. Er beschreibt, wie er kurz nach der islamischen Revolution im Iran gemeinsam mit linken Oppositionellen im Fernsehen eine Sendung über das islamische Strafrecht mitverfolgt hat. Und er beschreibt das sehr schön, ich zitiere. Ayatollah Gilani erzählte sehr detailliert, welche Straftaten wie und mit welchen Strafen geahndet werden müssten, wenn wir ein islamisches Rechtssystem hätten. Der Ayatollah, selber ergriffen durch die empfundene Lust, die einem vor dem Bildschirm ansteckte, schilderte mit atemberaubender Genauigkeit, welche Sexualpraktiken zwei Männer oder zwei Frauen miteinander vollziehen können. In dem Moment war diese Fernsehsendung mit den angedrohten Strafen für mich eine Art Weiterbildungsseminar. Ich sog alles auf, was aus seinen erregten Lippen herauskam. Allein die Tatsache, wie offen die Homosexualität angesprochen wird, mit welcher Akribie diese Sexualpraktiken von den Rechtsgelehrten studiert und dann unter Strafe gestellt wird, ist sehr bemerkenswert. Ja, also ein sehr schönes Zitat, das glaube ich, das von mir Gesagte durchaus ganz schön bebildert. Die mit der rigiden Moral und dem strengen Sittenkodex nicht in Deckung zu bringenden Triebansprüche werden projiziert und an Ersatzobjekten gewaltsam bekämpft, unter anderem eben an homosexuellen Ersatzobjekten. Sie werden an diesen bekämpft und sollen mit diesen vernichtet werden. Die Unterwerfung unter dem Willen Gottes, die Islam wörtlich bedeutet, und die eben gemäß diesem Governance of the Jurisprudence eben die Unterwerfung unter die von den rechtgeleiteten, ausgelegten Verhaltenskodizes ist, diese Unterwerfung ist direkt an die Unterwerfung des Triebes geknüpft. Sie behandelt, beinhaltet eine bestimmte Haltung zum Physischen und zur Naturhaftigkeit, zum quälbaren Leib wie zum lustgerichteten Trieb. Die Anstrengung, die Welt dem Willen Allahs zu unterwerfen, wie sie sich im universalistischen Anspruch des Islam manifestiert, beginnt mit der Unterwerfung des eigenen Körpers. Das ist dieser sehr bekannte Dschihad an-Nafs. Also dieser Dschihad an-Nafs als Streben gegen sich selbst, Streben gegen den inneren Schweinehund und wie auch das dann immer so verharmlosend oder durchaus verharmlosend oft so charakterisiert wird. Also es entspricht quasi entspricht gegen die niederen Triebe, der zu charakterisieren wäre als Kampf gegen die körperliche Lust. Diese Bezwingung der eigenen Triebhaftigkeit, sie gilt als notwendig, um die Einheit Gottes zu erreichen. Dieser Dschihad am Nafs, oder der große Dschihad, wie es auch genannt wird, ist somit der Inbegriff des Dschihad, weil erst durch ihn die Unterwerfung unter Gottes Willen, die den Islam ausmacht, gesellschaftliche Praxis wird. In diesem Dschihad an-Nafs wird das triebhafte Verlangen aber nicht sublimiert, sondern es wird unterdrückt und bekämpft. Der Kampf gegen das Es, um sagen da jetzt psychoanalytische Terminologie heranzuziehen, also sozusagen mit Freud verknüpfte psychoanalytische Erkenntnisse. Also der Kampf gegen das Es, das ja sozusagen auch für die trieblichen Ansprüche steht. Der Kampf eben gegen dieses Es steht für das Aufgehen der Einzelnen in der Gemeinschaft der revolutionären Umma. Die Gemeinschaft, also diese Umma ist ja die Gemeinschaft der wahren und reinigen Gläubigen. Sozusagen in die können sie aufgehen, wenn sie sich eben genau diesem Irdischen entsagen, wenn sie die eigenen Wünsche bekämpfen und sich zu diesen quasi reinen Wesen heranziehen, die eigentlich im Diesseits eher was Verachtenswertes sehen und sozusagen das im Jenseits erst die wahre Erfüllung finden. Also dieser ganz bekannte Spruch, der glaube ich damals mit den Attentaten in Madrid einherging, der aber in ungezählten Variationen natürlich immer wieder vorkommt, der das auf den Punkt richtet, ist eben das: Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Aus diesem Aufgehen in der Umma ziehen die Einzelnen dann wiederum ihre narzisstische Gratifikation. Also quasi die Vorstellung, dass sie einem auserwählten Kollektiv zugehören. Dass dieser Vorstellung zugrunde liegende Idealbild des den diesseitigen Gelüsten völlig enthobenen Menschen kann aber notwendigerweise niemals erreicht werden. Also ein Mensch ist natürlich, sagen wir, so sehr er sich vergeistigt, macht immer auch ein Naturwesen und diese Natur wird er ja natürlich auch nicht los. Also sozusagen, es ist notwendig, dass der Anspruch da an der Realität scheitern muss. Die Anstrengung gegen sich selbst, der Dschihad an-Nafs, wie ich ihn ausgeführt habe, eben der große Dschihad, erweist sich als eine zwanghafte Form der Verdrängung, die ohne eine Projektion nicht auskommen kann. Also er benötigt, also sozusagen genau dieses Idealbild, also mit diesen den diesseitigen Gelüsten völlig enthobenen Menschen, insofern kann man den Herrn durchaus verstehen, wenn ihm das in seiner Zigarette steht. Wir können jetzt das sublimieren. Gut, sozusagen erweist sich als eine zwanghafte Form der Verdrängung, die eben ohne Projektion, also ohne Projektion nicht funktionieren kann. Und damit benötigt er zwangsläufig das Feindbild, dem all das aufgebürdet werden kann, was das eigene, also was das Selbst, das eigene nicht wahrhaben will. Damit ist es so, dass dieser große Dschihad, der Dschihad an-Nafs, die Anstrengung gegen die sündigen Triebe, mittels dessen sich eben der Einzelne zu einem gottgefälligen Exemplar der Gemeinschaft zurichten soll, also nur eine Seite der Medaille darstellt. Deren andere, und die eben notwendig auch dazugehört, deren andere ist Der kleine Dschihad, also der Kampf gegen die solcher Art projizierten äußeren Feinde. Die Zurichtung der Individuen zum Selbstopfer, also dann zu diesem Aufgehen in der Gemeinschaft, der eben auch mit dem Opfern für die Gemeinschaft einhergeht, diese Zurichtung, die als Krieg gegen den eigenen Körper zu charakterisieren würde, impliziert unter anderem die besondere Erniedrigung der Frau, also auf die eben all diese unmittelbaren Triebe projiziert werden, also die sozusagen das sexuelle Wesen schlechthin ist, weswegen sie auch unter Burkas und Ähnlichem versteckt werden muss, wie die absolute Ächtung der Homosexualität, auf die eben genau, also ganz ähnliche Momente projiziert werden. Und sozusagen, da es eben auch nicht ausreicht, diese Bilder nur zu projizieren und zu sagen, man hat sie dann festgemacht, sondern weil es eben auch darum geht, also weil die auch als die Feinde der göttlichen Ordnung gelten und eben auch vernichtet werden müssen, wenn es darum geht, diese göttliche Ordnung herzustellen. Deswegen geht die, also sozusagen bleibt die Projektion nicht als Projektion stehen, sondern geht notwendig in Verfolgung über. Die Straffantasien beim Feldzug gegen die Ausschweifung, sozusagen diese Straffantasien können an den projektiven Feindbildern ausgelebt werden und werden an ihnen ausgelebt. Und diese Auslebung, also sprich die Verfolgung, dient ebenso der Herstellung von Gemeinschaft. Es ist der kollektive Akt der Gewalt, der bei öffentlichen Auspeitschungen, Steinigungen oder Erhängungen oder Ähnlichem zelebriert wird. Und er ist ein Akt, an dem die unmittelbare Gemeinschaft der Umma erfahren wird. Also sozusagen ihn festmachen des Bösewichts, der quasi dann ja, kollektiv gesteinigt wird. Und an dieser Verfolgung stärkt sich überhaupt dieser Zusammenhalt, dieser ja, erstrebten Gemeinschaft. Die störenden und verunsichernden Impulse werden so, und zwar eben mittels dieser Projektion, als von außen in das an und für sich harmonische Kollektiv der Umma Eindringende imaginiert. Also sozusagen die Umma ist die reine und die ist aber sozusagen aber permanent durch Anfechtungen und Ähnliches von außen bedroht, die sie eben beschmutzen wollen. So verkünden islamische Rechtsgelehrte, im Islam gäbe es überhaupt gar keine Homosexualität. Diese sei vielmehr eine Verschwörung von westlichen Kolonialisten, die mittels solch dekadenter und korrumpierter Lebensart die ethischen und sittlichen Fundamente des Islam untergraben wollten. Was ja wahrscheinlich auch bekannter ist, auch Ahmadinejad hat hier angeschlossen, also er war ja letzten September an der Columbia University in New York, ist er eingeladen worden für einen Vortrag, hat dort eben eine Rede gehalten, und hat auf eine kritische Nachfrage aus dem Auditorium geantwortet, also wo gefragt wurde, wie es denn mit der Lage der Homosexuellen im Iran aussehe. Und da sagte er, antwortete er darauf, das ist wahrscheinlich eh relativ bekannt, im Iran haben wir keine Homosexuellen wie in ihrem Land. Wir kennen dieses Phänomen nicht. Ich weiß nicht, wer ihnen erzählt, dass wir so etwas haben. Ja, wo man sich die Frage stellen kann, meint er das, weil sie gerade dabei sind, alle umzubringen oder halt aus dem Ding, aus der Idee heraus, dass es ja sowieso eine westliche Krankheit sei, die nur importiert ist und damit mit dem Islam ja eigentlich über, oder halt mit den Gesellschaften überhaupt nichts zu tun hätte. Also über diese Projektion, dass dieses, da geht es auch immer um das Prinzip der Homosexualität. Sozusagen die einzelnen Homosexuellen werden als Verkörperung eines Prinzips, einer korrumpierten Lebensweise, eines sozusagen gottschmähenden, einer gottschmähenden Lebensweise gesehen, die eben von außen in diese an und für sich sehr harmonische Gemeinschaft eindringen und diese halt aus dem Gleichgewicht bringen. Also sozusagen wird diese Gemeinschaft, also die Gemeinschaft selbst, also diese Umma oder revolutionäre Umma, aber auch wieder die verkörpernde Einzelne, werden als in Notwehr befindliche wahrgenommen. Also sozusagen in Notwehr gegen das eben von außen eindringende Personifikation des Prinzips Homosexualität. Dieses Prinzip gilt, ja, auch da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, den Mullahs, oder habe ich vorher schon mal kurz ausgeführt, als westlich dekadentes durch, Zitat, das Freudenhaus der Bourgeoisie in die islamische Welt importiertes. dass eben aus dieser wieder verschwinden müsste, damit sie zu ihrer Einheit zurückfinde. Insofern nimmt es dann auch nicht Wunder, dass beispielsweise den zum Tode verurteilten Jugendlichen Mahmoud Asghari und Ayaz Mahoni, von denen ich vorher schon mal gesprochen habe, neben ihren homosexuellen Handlungen auch Diebstahl und Genuss von Alkohol vorgeworfen wurde. Also sozusagen, da ging es auch um die Lebensweise. Also sie sollten damit natürlich denunziert werden als Jugendliche, die gänzlich ihrer Kultur und damit den damit verbundenen Moralvorstellungen entfremdet sind und eben diesen schändlichen westlichen Einflüssen erlegen sind. ja, dass diese unter anderem im Hass auf die Homosexualität oder auf die Homosexuellen sich ausdrückende Verteufelung des Triebes und die Sexualität, die ist nur zu denken in Vermittlung mit einem generellen antizivilisatorischen und letzten Endes antisemitischen Ressentiment. Man kann da etwa Pars pro Toto hernehmen, eine Aussage eines der Hauptideologen des politischen Islam, Sayyid Qutb. Ich spiele hier auf Sayyid Qutb an. Sayyid Qutb ist einer der Hauptideologen der ägyptischen Muslimbruderschaft. Diese Muslimbruderschaft wurde 1928 von Hassan al-Banna gegründet, gilt als sagen, die Vorgängerorganisation dieser islamischen Erweckungsbewegung. Und seit Qutb dann in den 50er Jahren unter Nasser sozusagen die Theorie von Al-Banna wieder aufgenommen und weitergeführt. Und Sayyid Qutb gilt gemeinsam mit Ali Maududi in Pakistan auch so als eine der sozusagen Vorreiterideologen auch dieser islamischen Erweckungsbewegung. Ein Zitat von ihm, oder aus dem klar wird, wer ursächlich für den Import der Homosexualität in die islamische Welt verantwortlich ist. Ich zitiere: Die Juden befreien die sinnlichen Begierden von ihren Beschränkungen und sie zerstören die Grundlage, auf der der reine Glaube basiert. Hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckt ein Jude, hinter der Doktrin der animalistischen Sexualität steckt ein Jude und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der geheiligten Beziehungen in der Gesellschaft steckt ebenfalls ein Jude. Es seien also mit Marx, Freud und Durkheim die Juden gewesen, welche Dekadenz und Perversion in die Welt gesetzt und damit auch der Homosexualität Tür und Tor geöffnet hätten. Und zwar hätten sie das gemacht, so Sayyid Qutb und natürlich auch all seiner direkten und indirekten Anhänger und Nachfahren, mit dem Ziel natürlich, die islamische Welt vom reinen Glauben und damit von ihren Wurzeln zu entfremden, um sie kolonisieren, unterwerfen und ja, was dann sonst noch in diesen Ideologien eine Rolle spielt, zu können. Zu dieser Ideologie der islamischen Erweckungsbewegung ist zu sagen, dass sie versucht, oder mit dem Anspruch auftritt, die Gesellschaft und die Religion gegen den Ansturm der Moderne zu bewahren und zu verteidigen. Durch diese imaginierte Ursprünglichkeit, auf die sie sich da beziehen, also eben die Religion und die wahre Religion, die reine Religion, diese imaginierte Ursprünglichkeit ist natürlich heutzutage eine zweiter Hand. Also weder Religion noch Gesellschaft sind das sozusagen, also was sie diesen Theoretikern erscheinen, also sozusagen es gibt diese Ursprünglichkeit und Reinheit, so sie denn je gegeben hat, einfach nicht, sondern auch die islamischen Gesellschaften sind natürlich auch vermittelt durch die moderne Gesellschaft und diese Umbrüche, die diese auch bedeutet hat, zu charakterisieren. Die Vergesellschaftung, die eben vermittelt über das Kapitalverhältnis funktioniert, die hat auch in der islamischen Welt stattgefunden. Wenn auch unter weit weniger entwickelten ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, als sie zur selben Zeit etwa in Europa geherrscht haben. Dass das sozusagen später passiert ist oder verspätet passiert ist und in einer Gesellschaft passiert ist, in dem es niemals, also sozusagen sich eine Form der Individualität oder auch der Trennung von Religion und Staat und ähnliches, wie es für die Entwicklung in Europa und auch in Nordamerika natürlich sehr stark prägend war, sozusagen, dass diese Modernisierung in einer Gesellschaft passiert ist, in der eben die islamische Tradition, die eine solche Trennung von Staat, Religion und Gesellschaft nicht kennt und auch nicht kennen kann, weil man sozusagen den Koran als die Offenbarung Gottes sieht, die auf ewig Gültigkeit besitzt, sozusagen, dass diese Tradition niemals gebrochen wurde. Diese scheinbare Rückständigkeit erweist sich aber in dem Moment als ein Fortschritt, als mit dieser Entwicklung natürlich nicht einhergeht, dass dort irgendwie blühende Landschaften entstanden sind, sondern vielmehr sind es eben diese seltsamen auf Ölrente basierenden staatlichen Bildungen, also wie man sie entweder panarabischer Prägung kennt, also als Saddam Hussein oder auch Assad in Syrien, also der Vater vom heutigen, weil der jetzige ja auch eher so auf diese Islamisierungswelle einschlägt. Also es, sozusagen, dass es natürlich dort nicht dazu führt, die sogenannten allbekannten blühenden Landschaften dort zu errichten, sondern dass das Gesellschaften sind, die noch stärker in einer permanenten Krise sich befinden, als das etwa europäische Staaten tun. Die Krisenlösung trachtet nämlich danach, eben genau diese Trennung von Staat und Gesellschaft wiederum rückgängig zu machen, also ganz sozusagen, wo das am weitesten durchgesetzt wurde, ist natürlich das nationalsozialistische Deutschland, wo es diese Trennung zwischen Staat und Gesellschaft nicht mehr gegeben hat, wo eben der einzelne Volksgenosse mit dem Staat unmittelbar kurz geschlossen war, über diese sozusagen einerseits über die Volksgemeinschaftsideologie, die sich aber sozusagen auch keine positive Ideologie sein konnte, sondern eben nur in diesem absoluten Vernichtungswahn gegenüber der als Antirasse oder Gegenrasse halluzinierten Juden funktioniert hat. Also sozusagen, wo erstmals diese liberale Trennung von Staat und Gesellschaft wiederum völlig kassiert wurde. Sozusagen darin erweist die islamische Tradition dann plötzlich auch als Vorsprung und Vorteil, weil eben diese Trennung niemals stattgefunden hat, deswegen muss sie auch nicht wieder zurückgenommen werden. Also deswegen kommt das, was als sehr rückständig erscheint, durchaus manifestiert sich als etwas sehr Modernes. Deswegen würde ich auch sagen, dass sozusagen Theorien, die davon ausgehen, dass der Islam quasi, dass das vormoderne, mittelalterliche Gesellschaften wären, die halt sozusagen noch den Stand noch nicht eingeholt haben, die würde ich sehr kritisch betrachten, weil sie eben auch genau das Moderne an solchen Bewegungen übersehen. Das ist, ja, also sozusagen es ist so eine Rettung und Krisenlösungsbewegung, worin die Berufung auf den Islam jene Einheit herstellen soll, die in der Realität eben dieser Failed States, dieser Krise in Permanenz nicht herrscht. Also das kann man vielleicht auch an der geschichtlichen Entwicklung so sehen, weil ursprünglich hauptsächlich die panarabischen oder arabisch nationalistischen Bewegungen sehr stark waren, also der batistische Irak natürlich, der sich sehr stark auf Panarabismus bezogen hat oder auch Ägypten und ähnliches, und dass das sozusagen als klar wurde, dass diese Einheit, die versucht haben herzustellen, eben über sozusagen das gemeinsame Arabische, als sich die nicht hergestellt hat, sozusagen, dass darin dann auch die islamischen Bewegungen immer stärker wurden, weil sozusagen die im Islam genau diese Einheit sehen, die vorher im Arabischen gesehen wurde. Wobei ganz interessant ist, dass der Panarabismus natürlich auch sehr stark vom deutschen Nationalismus beschränkt war, also irgendwie sozusagen der Begründer des Batismus, irakischer Provenienz, mir fällt gerade nicht der Name ein, also sozusagen der Ideologe, auf den sich dann auch Saddam Hussein immer bezogen hat, der zum Beispiel sehr stolz war, dass die Batisten eben die ersten waren, die eine Übersetzung von Mein Kampf ins Arabische getätigt haben, die sich auch sehr stark auf natürlich den Nationalsozialismus bezogen haben und sozusagen auch in diesem deutschen völkischen Nationalismus natürlich so eine Ideologie gefunden haben, die sie ganz bewusst angeknöpft haben, weil ja auch der deutsche Nationalismus entstanden ist in einer Situation, wo sowas wie ein deutsches Reich nicht gab, also sozusagen der quasi sich dann nicht über den Staatsbürgernationalismus definieren konnte, wie das etwa in den bürgerlichen Staaten England, Frankreich oder halt in den USA passieren konnte, sondern quasi sich auf andere Kategorien stützen müssen, wie eben das Völkische, das Blut und so, um halt sozusagen diese Einheit zu postulieren, obwohl es in der Realität nicht herrscht. Und ganz ähnlich war es auch bei den partistischen Bewegungen und ja, die islamischen, islamistischen Bewegungen gehen da sozusagen noch einen Schritt weiter, die halt eben dann den Islam als diese einheitsstiftende Idee statt über den Nationalismus setzen wollen. Ja? Ja, also sozusagen, ich wollte jetzt nur kurz, ich wollte jetzt nur kurz sozusagen auch die geschichtliche Entwicklung darstellen. Also ich stelle es mir, ich kann vieles nicht nachvollziehen, ich komme nicht mehr mit. Ja, also der Ausgangspunkt war eben, dass sozusagen die Berufung auf den Islam eben jene Einheit herstellen soll, die in dieser krisenhaften Realität, in dieser Failed States, nicht herrscht. Also insofern ist es einerseits sinnlos, die Grundlagen für die heutige Entwicklung allein aus dem Koran, den Hadithen und anderen religiösen Schriften ableiten zu wollen, wie es ja durchaus auch einige Theoretiker gibt, die das machen und sozusagen die das versuchen eins zu eins durchzuziehen. Da ist genau meiner Ansicht nach genau diese Problematik, dass auch das Moderne an dieser Bewegung dadurch nicht erkannt wird. Sozusagen die Entwicklung auch dieser islamischen Erweckungsbewegung ist vielmehr nur im Zusammenhang mit dem Ganzen der kapitalistischen Vergesellschaftung zu kritisieren. Ja, also, im Zusammenhang auch mit den Ideologien, die damit einhergehen und auch mit diesem, mit den wahnhaften Denkformen, in denen sich diese Krisenhaftigkeit reflektiert. Andererseits ist der Koran, sind der Koran und die Hadithen natürlich auch nicht völlig belanglos, weil sie natürlich, weil sich immer auch die Frage stellt, auf welche Weise bestimmte Traditionen und da eben diese nie gebrochene islamische Tradition auch einer Entwicklung Vorschub leisten und sozusagen und auch dazu führen, dass sich diese ja sozusagen wahnhaften Denkformen in einer sehr bestimmten Form zu eigen gemacht werden. Also natürlich sozusagen wäre es also genauso wenig wie sinnvoll ist das jetzt nur aus der Geschichte, nur aus dem Koran abzuleiten, so als wäre sozusagen dieser wirklich die offenbarte Wahrheit. Genauso falsch halte ich die andere Interpretation, weil sie sagt, das hat gar nichts damit zu tun, weil schließlich sind es natürlich diese Bewegungen, die sagen, sozusagen, sie beziehen ihre ganze Legitimation aus dem Koran und sagen, sie machen ja eigentlich, sozusagen, was sie machen wollen, ist eben nichts anderes als genau da zu diesem wahren Islam eben, der im Koran niedergelegt ist, zurückzufinden. Diese Ausführung, ich denke mal, also das ist insofern wichtig, dass es eben auch nur im Zusammenhang mit auch mit dem gesellschaftlichen Ganzen zu sehen ist, und das ist nun mal ein weltumspannendes, dass es damit eigentlich unsinnig ist, zu behaupten, dass eben diese Subjektform oder die homosexuelle Subjektform ein Import aus dem Westen sei, der da Zustände schaffe, die mit der Realität islamischer Gesellschaften nichts zu tun haben. Ich habe vorher kurz darauf hingewiesen, dass islamische Theologen eben sagen, es gibt sowas wie Homosexualität im Islam überhaupt nicht, das sei alles nur im Westen importiert. Das käme eben mit, also spätestens mit der Kolonialisierung und so weiter aus Europa wäre das in die islamische Welt verpflanzt worden. Also was zusätzlich natürlich zu der Unsinnigkeit der Behauptung auch noch falsch ist, weil der Großteil der islamischen Staaten waren niemals Kolonien. Also da hat es niemals wie sowas wie eine Kolonisation gegeben. Aber es sind eben nicht nur islamische Gelehrte, die so etwas behaupten, sondern durchaus auch europäische und amerikanische Intellektuelle. Also historisch gesehen ist diese Subjektform, von der da die Rede ist, natürlich in Europa entstanden. Das heißt aber nicht, dass sie damit eine europäische oder eine westliche sei, sondern sie ist wie eben. Also da die eben diese Subjektform mit dem Aufkommen des Kapitalismus in Europa entstanden ist, also sprich mit Individualität und Freiheit und Gleichheit und was so in den Menschenrechten kodifiziert ist, ist, also kann man sagen, historisch in Europa und in den Vereinigten Staaten entstanden, ist damit aber nichts Westliches, weil sozusagen so wie der Kapitalismus universell ist, genauso ist natürlich auch diese, die damit einhergehende Subjektform universell. Und da würde ich auch sagen, dass sozusagen auch an diesen in den Menschenrechten kodifizierten, dass man sozusagen auch an dieser Universalität festhalten muss, weil trotz aller Kritik, die man an einer solchen Art verfassten Gesellschaft formulieren kann, würde ich dann denn doch sagen, dass das der historisch bisher größtmögliche reichste Stand an Freiheit ist und dass weitere Emanzipation oder jegliche Emanzipation nicht dahinter zurückgehen dürfte. Und insofern ist es eigentlich auch, wenn man eben sagt, ja, Menschenrechte seien etwas Westliches, das wäre den Menschen in der arabischen oder islamischen Welt gar nicht zuzutrauen, drückt sich da meiner Ansicht nach auch eben ein durchaus rassistisches Gedankengut, wenn auch sehr verkehrt aus, nämlich sozusagen die Menschenrechte und die Vorteile, die das bedeuten, die sind was für Europäer, aber irgendwie den Menschen in der arabischen Welt sind sie nicht zuzumuten, die sollen doch gefälligst unter ihren scheußlichen Regimen da weiterleben, weil es eben ihrer Kultur entspricht. Es ist hauptsächlich die poststrukturelle und die postkoloniale Theorie, nämlich die genau solche Aussagen trifft, wie ich sie gerade versucht habe zu charakterisieren. Also sozusagen die davon charakterisiert sind. Also zum Beispiel gibt es eben durchaus in Deckungsgleichheit mit islamischen Gelehrten eben auch dort die Tendenz zu sagen, westliche Überheblichkeit und Arroganz würden Homosexualität überhaupt dort erst erzeugen, wo sie gar nicht existiere, wo es eben lediglich die oben bereits geschilderten mann-männlichen Beziehungen gäbe, ohne fixe Identitätsbildung. Wer da sehr zentral ist, insofern als dass er sich in den letzten Jahren am weitesten gefasst, kann man sagen, sozusagen in der Linken, so einen Namen als Scharia- und Homosexualitätsexperte erworben hat, der eben auch versucht, permanent nachzuweisen, dass irgendwie Scharia gar nichts gegen Homosexualität hätte, dass das vielmehr gegen dieses westliche Identitätsmodell ginge und so weiter, ist Georg Clauder, dem ich deswegen hier auch jetzt einer kleinen Kritik unterziehen möchte, womit wir dann beim dritten Teil meines Vortrags wären. Clauder hat zum Beispiel 2003 in einem 2003 erschienenen Artikel unter dem Namen Globalizing Homophobia geschrieben, dem westlichen Blick, also Zitat Clauder, dem westlichen Blick sind die Vorgänge in der arabisch-islamischen Welt aufgrund einer Perspektive, die identitäre Denkformen naturalisiert, nur in rassistischer, die eigene Überheblichkeit hervorkehrender Weise zugänglich. Dies macht sich in Diskursen über außereuropäische Länder bemerkbar, in denen die Existenz von Lesben und Schwulen fraglos vorausgesetzt wird. Zitat Ende. Also sozusagen, es soll die westliche Überheblichkeit sein, die zum Beispiel, indem sie über Schwulenverfolgung redet, damit sozusagen in diesen Gesellschaften, wo sowas wie Homosexualität gar nicht gäbe, quasi das erst kritisieren würde und damit eigentlich dran schuld wäre, dass diese Verfolgung stattfindet. Dass hiermit die Argumentation der islamischen Theokraten eins zu eins nachvollzogen wird, scheint Georg Clauder nicht weiter zu stören. Vielmehr geht es weiter in diesem seltsamen dekonstruktivistischen Bild. Er führt dann nämlich weiter aus, dass auch, Zitat, westlich zivilisierte Homos nur das Produkt einer epistemologischen Falte sein, die verschwinden wird, sobald unser Wissen eine neue Form gefunden haben wird. Also abgesehen davon, dass die Frage ist, was denn das Produkt einer epistemologischen Falte sei, kann man hier vielleicht auch noch anschließen, also sozusagen dieses Wissen, dass auch westliche Homos verschwinden werde, sobald unser Wissen eine neue Form gefunden hat, wird die zu Tode verurteilten Homosexuellen in der islamischen Welt sicherlich sehr trösten. Solche Ausführungen bringen nur das Desinteresse des dekonstruktivistischen Gedankengebäudes am Leiden des quälbaren und gequälten Körpers auf den Punkt. Das wird auch gar nicht weiter bestritten, sondern im Gegenteil, die Protagonisten und Protagonistinnen eben dieser unter verschiedenen Bezeichnungen formierenden Theorieströmung, also mal nennt sie sich postmodern, mal postkolonial, poststrukturalistisch, auch queerfeministisch. Die sprechen das eben sehr offen aus, dass dieses Desinteresse lediglich rationalisierter Hass ist, nämlich Hass auf den Körper. Die Genderforscherin Christina von Braun zum Beispiel hat in einem Aufsatz eines Einführungsbuches zu Gender Studies die Theorie aufgestellt, dass es eben gerade der Dekonstruktivismus sei, der, Zitat, die Stillstellung des Körpers ermögliche. Die Erkenntnis, dass der biologische Körper einengend und verzichtbar sei und deswegen überwunden gehöre. Ist einem doch irgendwie aus der Ideologie der Mullers auch bekannt. Auch Joseph Adoni Massad, der Professor für Modern Arab Politics und Intellectual History an der Columbia University in New York ist, jener Universität, an der auch Ahmadinejad seine großartige Rede gehalten hat, stößt in dasselbe Horn, nach welchen soziale Gegebenheiten überhaupt nicht existieren würden, wenn sie nicht diskursiv konstruiert worden wären. Ja, also das ist sehr knapp auf den Punkt gebracht, ist das ja sozusagen genau diese Grundidee des Dekonstruktivismus, dass eben soziale Gegebenheiten diskursiv konstruiert seien und eigentlich auch nur in diesen Diskursen existieren würden. Wie geradezu notwendigerweise solche Theorien verschwörungstheoretisch argumentieren müssen, erschließt sich, wenn Massad auf die Akteure zu sprechen kommt, welche diesen Diskurs in die Welt gesetzt hatten. In seinem 2007 erschienenen Buch Desiring Arabs spricht er von einer Missionary Campaign, also einer Missionarskampagne, die von einer Bewegung initiiert würde, die Massad The Gay International nennt. Diese schwule Internationale, wie es auf Deutsch zu übersetzen wäre, sei verantwortlich dafür, dass Debatten über Homosexualität in nicht-westliche Länder getragen würden und damit Homosexualität dort überhaupt erst geschaffen würde. Zitat Massad, it is the very discourse of the gay international which produces homosexuals as well as gays and lesbians where they do not exist. Also im Prinzip genau das, die schwule Internationale durch ihren Diskurs produziert Homosexuelle, sowohl Homosexuelle als auch Schwule und Lesben, also was diese Unterscheidung bedeutet, ist wahrscheinlich auch nur ihm klar, würde sie dort erzeugen, wo sie an und für sich gar nicht existierten. Ja, dass solche Verschwörungstheorien immer sehr nahe am Antisemitismus gebaut sind und eigentlich in so gut wie allen Fällen dahin abdriften, dafür ist Massad selbst das beste Beispiel. Er führt dann weiter aus in seinem Buch, dass das letzte Opfer dieser geheimnisvollen Schwulen Internationale übrigens, wer auch sonst, die palästinensische Autonomiebehörde gewesen sei. Ich zitiere Massad wiederum auf Englisch, the most recent campaign has targeted the Palestinian Authority. The campaign started 2 years after the second Intifada. Articles published in the US press, written by Israelis or pro-Jewish activists, claim that Palestinian gays, unter Anführungszeichen, are so oppressed that they could only find refuge in, wieder unter Anführungszeichen, democratic Israel. Interviews with such, Anführungszeichen, gay refugees recounted horrid torture by PA elements. Indeed, the effort was inaugurated by U.S. Congressman Barney Frank himself, who used the occasion to praise Israeli democracy. Zitat Ende. Dass solche Aussagen für Massad keine Ausrutscher sind, das beweist er immer wieder. Als Professor eben jener Columbia University hat er etwa im Jahre 2002 eine Buchrezension verfasst, in der er Norman Finkelsteins Buch The Holocaust Industry eine uneingeschränkt positive Besprechung zukommen lässt. Jenes Buch also, in dem Finkelstein die antisemitische Verschwörungstheorie ausbreitet, jüdische Organisationen würden die Vernichtung des europäischen Judentums ökonomisch ausbeuten und dafür benutzen, jeden sogenannten, wie das heutzutage ja so heißt, Israel-Kritiker mundtot zu machen. Massad verleiht Finkelstein das Prädikat, sein Buch sei, Zitat, indispensable for anyone interested in understanding how international Zionism, Israel and the United States have collaborated in producing an elaborate ideological defense system of Israeli crimes. Also sozusagen jeder, der wissen will, wie denn das mit dem Völkermord und den was auch immer da herbei halluziniert wird in Israel so sei, der müsste eben dieses Buch lesen, weil dann wüsste er genau, wie das funktioniert, nämlich eben alle anderen mundtot zu machen, indem man halt ständig mit dieser Holocaust- oder Auschwitz-Keule auffährt. Es ist genau jener Georg Klauder, der Massads Buch in Deutschland gegen jede Kritik verteidigt. Also es ist durch mehrere Artikel, eben unter anderem von Armin Rosen und anderen, ist Massads Buch sehr stark kritisiert worden. Das hat dann teilweise auch in die deutsche Diskussion gebracht, eben aufgrund dieser doch sehr obskuren und absurden Annahmen. Klauder hat Massad immer genau dafür verteidigt. Und er assistiert ihm auch, wenn er ausführt, dass die Einführung eines abstrakten Begriffes der Homosexualität das Resultat einer zum Teil kritiklosen Übernahme westlicher Denkformen sei. Das waren wiederum Zitate von Klauder und er führt dann weiter aus, dass damit der gesellschaftliche Widerpart des Müller-Regimes, nämlich das aufgeklärte Bürgertum, in dem ansatzweise die Formierung einer homosexuellen Identität zu beobachten sei, dass eben dieser gesellschaftliche Widerpart des Müller-Regimes, eben in dem es eine durchaus liberale Auffassung zur Homosexualität gibt, dass dieses eben genau dadurch dazu beitrage, dass, Zitat, die Ausdrucksformen traditioneller Freundschaftsbeziehungen wie Küssen, Umarmen und Händchen halten als homosexuell, mithin als Ausdruck einer konstitutiven Andersartigkeit identifiziert und unter Verdacht gestellt werden. Die Liberalen also, und letztes auch die vom Müller-Regime mit dem Tod bedrohten, die sich selbst als Homosexuelle betrachten und auch als solche leben wollen, die sollen also mit Schuld sein an ihrer eigenen Verfolgung und Ermordung, indem sie die homosexuelle Identität in eine Welt bringen, wo es die doch eigentlich gar nicht gibt. Die Vorstellung, dass der Universalismus der Ideen von Freiheit und Individualismus eine imperialistische Anmaßung des Westens sei, die einerseits die Livat-Idylle, also Livat sind also diese allen homosexuellen Handlungen, die oder homoerotischen Handlungen, die aber mit einer homosexuellen Identität nichts zu tun haben sollen, dass diese Livat-Idylle der islamischen Gesellschaft einerseits zerstört worden sei und andererseits genau dadurch den islamischen Dschihadismus befeuere. Also sozusagen diese Idee, dass einerseits natürlich sozusagen die Entstehung von Homosexualität eine westliche Erfindung sei und dass andererseits genau diese westliche Erfindung eben den Kampf gegen den Westen, also diesen Dschihadismus befeuere, dieses Geraune erweist diese ganzen Theorien als das, was sie sind, nämlich ganz ordinärer Antiimperialismus. Ein ähnliches Spiel mit der Sprache, also weil das ja alles natürlich immer nur diskursiv konstruiert ist und so weiter, ein ähnliches Spiel mit der Sprache treibt auch die bereits zitierte Christina von Braun in ihrem Gender Studies Einführungsbuch. Während eben für Leute wie Klauder und Massad eben der Sündenfall begonnen hat, eben mit der Durchsetzung der westlichen Identität oder mit dem Import der westlichen Identität in den wie auch immer organisierten, aber auf jeden Fall sehr himmlisch vorgestellten islamischen Raum oder in den islamischen Bereich, so setzt Christina von Braun den Sündenfall gleich ein paar Jahrtausende früher an. Und zwar, man glaubt es kaum, mit der Entwicklung der Alphabetsprache. Und zwar angesiedelt auf dem symbolischen Gebiet des Verhältnisses von Schrift und Sprache. Was soll das heißen? Sie führt weiter aus, dass die gesprochene Sprache seit jeher weiblich konnotiert sei. Die Schrift hingegen männlich konnotiert. Also sozusagen damit ist mit der Entwicklung der Schrift quasi die Übergang zur patriarchalen Gesellschaft sei damit passiert. Stärker als die orientalischen Alphabete, so führt sie dann weiter aus, habe das griechische Alphabet jedoch einen Weg der Abstraktion beschritten, die sozusagen die Unterwerfung des Leibes unter die Schrift forderte. Also sozusagen die gesprochene Sprache ist Natürlichkeit, ist Leiblichkeit, ist damit Weiblichkeit, also das ist das Bild, das diese Feministin hochhält, während eben männlich, also während Schrift was Abstraktes, was Denkendes, was Vernünftiges sei, was dann mit Männlichkeit kurzgeschlossen wird, was sich eigentlich auch nicht sonderlich von den gängigen Geschlechterrollenbildern unterscheidet, was daran dann auch Feminismus sein soll, das weiß wahrscheinlich auch nur Christina von Braun selbst. Ja, also sozusagen diese Entwicklung der Schrift und vor allem des griechischen Alphabets, ja, hätte eben die Unterwerfung des Leibes unter die Schrift gefordert. Und stärker als im Orient, wo sich eben die mündliche Tradition halten konnte und viel stärker halten konnte, hat im Abendland die Schriftsprache, das gesprochene Wort verdrängt. Dies sei, so von Braun dann in einem anderen Buch, das eh auch sehr stark in der Diskussion war, so in den, na gut, ist mittlerweile schon ein Jahr her oder so, in verschleierte Wirklichkeit, führte dann eben weiter aus, dass dies, also sozusagen diese Abstraktion in der Schrift, der Grund sei, warum der heterosexistische Westen, also der eben aufgrund, dass er also eine sehr abstrakte Schrift hätte, viel stärker heterosexistisch und sei, dass der im Blick auf den Orient immer nur das Verdrängte der eigenen Geschichte erkennen könne. Und zwar, das Verdrängte der eigenen Geschichte soll eben die gesprochene Sprache sein, die über die gesprochene Sprache und, wie man gleich sehen wird, nicht nur darüber, sich dem Westen entziehende, von ihm nicht subsumierte Weiblichkeit, so behauptet sie, diese vom Westen eben nicht subsumierte Weiblichkeit, also auf die er keinen Zugriff hatte, erinnert ihn eben daran, dass ein kolonialistischer Siegeszug noch nicht vollständig sei. Es gelte also darum, den Orient sich anzugleichen und ihn ebenfalls zur männlichen Gesellschaft zu machen. Also sprich zu einer Gesellschaft, in der die mündliche Tradition ausgerottet ist und eben halt diese sehr abstrakte Schrift eingeführt ist. Dies geschehe, und da sieht man, dass es eben nicht nur um die Schrift geht, über die Entschleierung der Frau, die sich der Westen auf die Fahnen geschrieben hat, um diese dem abstrakt männlichen, penetrierenden Blick des Westens preiszugeben. Von Braun interpretiert den Hijab also als eine Verteidigungstechnik der islamischen Weiblichkeit gegen die Anmaßungen des Westens. Eine Argumentation, die auch wiederum frappant an die der islamischen Theokraten erinnert. Die Ablehnung des Subjektstatus, die aus solchen Ausführungen spricht, ist der Ausdruck eines regressiven Wunsches, wie ich das interpretieren würde. Eines Wunsches, sich letzten Endes der Zivilisation und ihren Ambivalenzen zu entschlagen. Die Wunschvorstellung, die aus solchen Ausführungen spricht, ist es, zu einer gesellschaftlichen Form zu gelangen, in dem der Einzelne ganz in Gemeinschaft aufgeht und dabei die Selbstabschaffung des eigenen Subjektstatus auch noch als Emanzipation feiert. So weint von Braun den untergegangenen mündlich, also wiederum Zitat, mündlichen Kulturen nach, in denen die Sprache der Lebenssaft gewesen sei. Der Lebenssaft, der die Gemeinschaft durchfließt und auf diese Weise einzelne Körper vereint und formt, wie sie in dem bereits zitierten Gender-Aufsatz ausführt. Dass hier die Sprache sozusagen durchaus substituierbar ist durch Begriffe wie Volk, Kultur, Rasse, ist jetzt kein Zufall, sondern liegt in der Natur der Sache begründet. Als Alternative zu den westlichen Zumutungen wird ein Zustand beschworen, der sexuelle Orientierung als Bestimmung des Individuums überhaupt nicht mehr kennt. Also sozusagen, dass es dann auch gar nicht mehr möglich ist, von Homosexualität, von Sexualität, von Heterosexualität und Ähnlichem zu sprechen. Wobei natürlich sozusagen immer damit auch nicht die sozusagen auch die Frage durchaus auch der Herrschaft, also sozusagen der Herrschaft, die sich in solchen Begriffen ausdrückt, dass sie ja nicht damit unter den Tisch gewischt werden soll, aber genau darum geht es ja auch solche Kritik nicht, sondern sie möchte in einen Stand zurück, in dem es eben genau solche Begriffsbestimmungen überhaupt noch gar nicht gegeben hat. Darin drückt sich die Sehnsucht nach einem Kollektiv aus, in dem eben solche subjektiven Unterscheidungen überhaupt nicht mehr hervortreten, was natürlich letztendlich die Abschaffung aller Individualität bedeutet. Dies wird auch ganz offen eingestanden, wenn etwa das Endziel solchen Kampfes gegen den Subjektstatus als jener Zustand charakterisiert wird, der es gestattet, hier zitiere ich Michel Foucault, frei von jeder Identität zu sterben. Also man will offensichtlich frei von jeder Identität sein und das lässt sich dann offensichtlich letzten Endes nur im Tode realisieren, weil sozusagen frei war jegliche Identität ist eben sozusagen nur dieses reine Nichts. Und das stellt eben nur der Tod oder der Opfergang, der bekanntlich auch mit dem Tod endet, zur Verfügung. Der, wie sich, hoffe ich, in meinen Ausführungen erschlossen hat, zutiefst sexuell konnotierte Hass auf die Zivilisation, der sich, wie ich anhand von Said Kutub auch versucht habe auszuführen, auch im antisemitischen oder letztendlich im antisemitischen Ressentiment ausdrückt, dieser sexuell konnotierte Hass findet in den Homosexuellen notwendig ein weiteres Ersatzobjekt. Die Homosexuellen werden eben von dieser islamischen Erweckungsbewegung, werden sie imaginiert als vollständig verkommene Menschen. Als vollständig verkommene Menschen, die eben von diesen Verlockungen der befreiten Triebe in Versuchung geführt werden, die darüber, also, und darüber den wahren Glauben verraten. Sie werden eben imaginiert als Menschen, die sich ihren bloß ihren eigenen Gelüsten überlassen, welche sie ohne die Bindung an die Sittenkodizes des islamischen Rechts nicht mehr zu kontrollieren in der Lage sind. Und damit werden sie zu Gegnern, der eben auf jener Opferbereitschaft und kontinuierlicher Verfolgung von Gemeinschaftsschädlingen basierenden revolutionären Umma erklärt. Der Kampf gegen die kulturelle und die religiöse Entfremdung, den eben diese islamische Bewegung sich auf die Fahnen geschrieben hat, dem wird in Europa, wie man eben an so Leuten wie Clauder und von Braun, die da natürlich auch nur als Part pro Toto stehen, durchaus mit sehr viel Verständnis und Entgegenkommen begegnet. Und dieser Kampf ist aber gleich, ist eben genau zu charakterisieren als eben Kampf gegen die weltlichen Freuden, gegen Ausschweifung und Sinnlichkeit, gegen Genuss und Hingabe. Also alles, was mit dem natürlichen Körper auch zu tun hat, genau mit jenem Körper, den eben von Braun als nur störend lästig empfindet und den sie überwinden möchte. Ja, und genau in solchen Überlegungen liegt auch der eminente Aufklärungsverrat, würde ich das nennen, der sich in solche Gemeinmachung mit diesen islamischen Gemeinschaftsvorstellungen äußert. Also was die, ja, also es geht darum, und darin gleicht sich das auch wiederum, dass eben genau die Sachen, die die moderne Gesellschaft den Einzelnen zwar verspricht, sie aber aufgrund ihrer Konstitution und ihrer Verlaufsform niemals endgültig einlösen kann, sozusagen. Und diese Erkenntnis wird nicht dazu benutzt, vielleicht an gesellschaftlicher Emanzipation zu arbeiten. Nein, diese Erkenntnis wird quasi dazu benutzt, wenn man so sagen will, dass eben den Versprochenen, den Versprechungen in einem bewussten Akt der Gar ausgemacht werden soll. Was den Einzelnen nicht zuteil kommen kann, und was sie in weiterer Folge sich selbst versagen, das soll auch keinem anderen zukommen. Etwa die Versprechungen von gleichberechtigter Liebe und selbstbewusster Sexualität ohne Reproduktionszwang, die in der modernen Gesellschaft immer auch mit Verunsicherungen und Kränkungen einhergehen. Und sozusagen statt auf diese Verunsicherungen und Kränkungen zu reflektieren, werden diese Versprechungen Bausch und Bogen verworfen und ihnen soll der Gar ausgemacht werden, der leibliche Körper soll überwunden werden. Entschuldigung. Damit wird die kulturell eingebundene Sexualität samt dem ihr notwendig immanenten Hass auf alles Abweichende gegen Kritik durch westliche Arroganz oder durch Aufklärungsfundamentalismus, um einen Begriff Ian Burumas zu verwenden, durch Aufklärungsfundamentalismus, durch Kritik, also vor dieser Kritik wird diese kulturell eingebundene Sexualität verteidigt. Die westlichen, also wie es dann in diesen Ausführungen immer heißt, die westlichen Ideen, die eben nicht als universelle Möglichkeit der Emanzipation gesehen werden, die westlichen Ideen und Moralvorstellungen, die eben auch mit subjektiver Verantwortung einhergehen, seien aufgrund der kulturellen Differenz für die islamische Welt ungeeignet. Dies ist der Tenor der Ausführungen, aus denen der Wun- also dies ist der Tenor von solchen Ausführungen eben dass es hier um kulturell eingebundene Sexualität ginge und dass irgendwie alles gar nicht, alles andere gar nicht zuzumuten wäre den ja, Völkern der dritten Welt. Sozusagen aus diesen Ausführungen spricht natürlich auch immer der Wunsch, selbst von diesen als Zumutung empfundenen Phänomenen dispensiert zu werden. Und damit, und dann komme ich auch schon zum Schluss meiner Ausführungen, wird zugleich eben der Kampf gegen den schönen Schein eröffnet. Also nicht nur, dass es verdammt wird, dass man es sozusagen, dass diesen schönen Schein exportiert in Weltgegenden, die dafür überhaupt nicht bereit seien, sondern eben es wird natürlich auch der Kampf gegen den schönen Schein hierzulande eröffnet, der eben ja ein Kampf gegen die Versprechungen der modernen Gesellschaft ist, die doch einzig der Vorschein dessen sein können, was möglich wäre.